Was ist der Feuergürtel? Wo die vergleichsweise dünnen ozeanischen Platten auf die vergleichsweise dicken kontinentalen Platten treffen, befinden sich die meisten Vulkane. Die dünnen ozeanischen Platten wollen die dicken kontinentalen wegdrücken. Doch das schaffen sie nicht ganz. Sie schieben ein wenig, schrammen an der dicken Platte entlang und sinken dann zurück in den Erdmantel, wo sie hergekommen sind. Für die Menschen, die zufälligerweise oberhalb dieses Plattenkampfes wohnen, hat das unangenehme Folgen. Es rumpelt ziemlich oft. In Kalifornien beispielsweise, das über so einer Rumpelzone liegt, müssen die Häuser besonders stabil gebaut sein, weil hier häufiger als anderswo die Erde bebt. Entlang der Plattengrenzen an der amerikanischen Westküste erstreckt sich darüber hinaus eine ganze Kette von Vulkanen. Sie ist Teil eines Feuergürtels, der um die ganze Erde reicht. Die Vulkane in den Vulkangürteln werden von den Überresten der ozeanischen Platten gefüttert. Wenn die Platten im Erdmantel versinken, fangen sie irgendwann in der Tiefe wieder an zu schmelzen. Weil heiße Materie leichter ist, drängen die versunkenen Teile nach ein paar Millionen Jahren wieder an die Erdoberfläche. Praktischerweise suchen sie sich den Weg des geringsten Widerstands und gehen dorthin, wo die Erdkruste schon etwas löchrig ist. Der Mount St. Helens im Nordwesten der USA ist so ein Vulkan. Er liegt in einer langen Reihe von Vulkanen parallel zu dem Graben, in dem die pazifische Platte versinkt. Als der Mount St. Helens 1980 ausbrach, stieß er Lava aus, die schon einen langen, abwechslungsreichen Weg hinter sich hatte. Aus einem ozeanischen Riss quoll sie vor vielen hundert Millionen Jahren aus der Erde, schob sich dann in vielen weiteren Millionen Jahren Zentimeter um Zentimeter Richtung Amerika, verabschiedete sich schließlich vor dem Kontinent erneut in die Tiefe, sank bis fast an den äußeren Kern der Erde, um schließlich wieder aufzusteigen. Der Mount St. Helens ist ein sehr explosiver Vulkan. Mit viel Rauch und Feuer schoss hier die Lava heraus, sprengte einen großen Teil des Berges einfach weg. Andere Vulkane wie der Ätna sind eher gemütlich. Die Lava fließt hier in einem stetigen, aber langsamen Strom aus dem Vulkan heraus. Meistens jedenfalls. Beim jüngsten Ausbruch im Jahr 2002 erlebten die Vulkanologen eine Überraschung. Der gemütliche Ätna fing ordentlich an zu fauchen und stieß riesige Staubmengen aus.